SWR 2 Feature. Mit ιδιαίτερη χαρά ανοίγω τις εργασίες της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και θέλω να καλωσορίσω τις ξένες επιχειρηματικές αποστολές. Ich eröffne die Handelsmesse von Thessaloniki und begrüße die ausländischen Delegationen. Es sind dieses Jahr so viele wie nie zuvor. Das unterstreicht den globalen Charakter dieser Messe und das Interesse der Investoren. Ich beginne mit einer besonderen Anerkennung für unseren diesjährigen Ehrengast China. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras in seiner Begrüßungsrede auf der Hell Expo 2017 in Thessaloniki, der größten Wirtschaftsmesse des Landes. China hat unter dem Motto One Belt, One Road die Schaffung einer neuen Seidenstraße verkündet und ein riesiges Investitionsprogramm gestartet. Die Chinesen haben früh erkannt, dass sie sich von hier aus rasch weiter nach Europa ausbreiten können. Ein Land mit einer langen Geschichte, Tradition und Kultur, das heute aktiv auf den Weltmärkten ist. Wir sind mit euch in wahrer Freundschaft und gegenseitigem Respekt zwar schon seit einigen Jahrzehnten verbunden, doch die letzten Jahre stehen wir in noch stärkerem Austausch, was wirtschaftliche und kulturelle Güter angeht. Seit Anfang des neuen Jahrtausends wollte China Häfen als Einfallstore nach Europa gewinnen und wählte dafür Griechenland aus. Das lag der Idee der Privatisierung der Häfen zugrunde und traf sich mit der Absicht des Staates, nicht mehr selbst in die Häfen zu investieren. Die Chinesen traten also offene Türen ein. Die internationale Handelsmesse in Thessaloniki ist eine gute Gelegenheit, mit dieser Zusammenarbeit strategisch fortzufahren. Ich hoffe, dass sich unsere Beziehungen immer wesentlicher, struktureller und freundschaftlicher entwickeln werden. Die Chinesen kommen. Griechenland und seine Investoren. Feature von Mariante Milonar. Wer kennt ihn nicht? Den berühmten Hafen von Piräus. Viel besungen, viel besucht und in den vergangenen Jahren auch immer wieder heiß begehrt. Nach Wiedereröffnung des Suezkanals 1975 avancierte Piräus mehr und mehr zu einem bedeutenden Handels- und Eingangstor für Waren nach Westeuropa und wurde damit zu einem bevorzugten Objekt für ausländische Investoren. Bis 2008 ein chinesischer Anleger den größten Teil des Hafens erwarb. Ich treffe Nikos Georgiou in den Büroräumen der Arbeiterunion im Hafengelände von Piräus. Der freundliche Mann im weißen Pullover mit dunkler Lesebrille und kurzem grauen Haar ist 2010 zum Gewerkschaftsvorsitzenden gewählt worden. Als einer der Älteren der ca. 300 Mitglieder hatte er vor mehr als 30 Jahren als ganz normaler Arbeiter in Piräus begonnen. Ich glaube, es war eine strategische Entscheidung der Chinesen, einen Raum zu haben, von dem sie sich entwickeln können. Ich meine, es war eine strategische Wahl der Chinesen, den Hafen zu erwerben. Sie suchten schon lange nach einem Ort, um große Warenmengen nach Europa bringen zu können. Interessiert waren sie daran schon seit langem. Sie kauften dann allerdings in einem für sie äußerst günstigen Moment, als wir bereits in der Krise steckten. Die Arbeiter von Piräus waren von Anfang an gegen die Privatisierung der Hafenanlage. Das hatte nichts mit COSCO zu tun, der China Ocean Shipping Company, die den Hafen übernehmen wollte. Eher mit dem ehemaligen Betreiber, der griechischen Piräus Hafengesellschaft OLP, einer zu 51% vom griechischen Staat kontrollierten Aktiengesellschaft. Es ist für uns unvorstellbar gewesen, dass eine Führungsriege ihr Eigentum so herunterwirtschaften kann, dass es dann leicht wird, es an ausländische Investoren zu verkaufen. Für Nikos Georgiou und seine Kollegen ist Piräus regelrecht verscherbelt worden. Die ersten Verhandlungen mit der COSCO hatten bereits 2005 begonnen. Der damalige griechische Ministerpräsident Kostas Karamanlis reiste dafür nach China. COSCO übernahm zwischen 2008 und 2010 zwei von den drei Docks in Piräus. Die Hafenarbeiter glauben heute, es wäre für Griechenland ein leichtes gewesen, selbst in den wirtschaftlich gesunden Hafen zu investieren und viele kleine Anbieter unter Vertrag zu nehmen, statt auf einen Riesenspieler, die COSCO, zu setzen. Die Hafengesellschaft hätte damit ihre Einnahmen weiterhin selbst verwalten können und 2% davon in die griechische Staatskasse eingezahlt. Jetzt zahlt COSCO zwar 3%, besitzt dafür aber die alleinige Kontrolle über die Gesamteinnahmen. Im Augenblick hält COSCO 51% des Aktienpakets. Aber in den kommenden 5 Jahren kommt ein zweites dazu. Dann sind es etwa 67%. Der kleine Rest ist hier und da verteilt. Die Chinesen haben die Rechte für fast 50 Jahre erworben. So viel wir wissen, ist die Pachtzeit in anderen Ländern für ausländische Anbieter meist kürzer. Nach Ansicht der Arbeiterschaft hätte es in Piräus nur eine Erneuerung der Maschinen bedurft, um den Hafen wieder auf Vordermann zu bringen. Die Docks sind ja die eigentlich große Investition, aber die gab es ja schon. Wir haben bereits mit 16 Brückenkränen gearbeitet. Als die COSCO 2008 übernahm, bauten wir für uns ein kleines Dock und brachten 7 Brückenkräne unter. Die Chinesen waren jetzt auf den großen Docks aktiv, mit 35 Brückenkränen. Alles ist auf dem neuesten Stand. Sie gründeten dafür die Piräus Container Terminal, eine Tochterfirma der COSCO. Und im kleinen, rein griechischen Hafenbereich wird begrenzt mit den 7 Brückenkränen weitergearbeitet. Abgesehen vom kleinen Dock für die touristischen Fährschiffe ist Piräus mit dem Einzug der COSCO mehr und mehr zu einem reinen Containerhafen geworden. Wobei der größte Teil der Container nicht für den griechischen Markt bestimmt ist. Nur 500 bis 600.000 von ca. 4 Millionen Containern bleiben hier. Die meisten werden zur Weiterfahrt ins restliche Europa, nach Amerika, Kanada oder Afrika umgeschifft. Im Fachjargon spricht man von Transitwaren und von Hubcentern. Schauen Sie, dahinter sollen die Kreuzfahrtschiffe liegen. Daneben soll ein Yachthafen gebaut werden. Am anderen Ende des Hafens, knappe 5 Kilometer von Nikos Georgios Büro entfernt, empfängt mich ein gepflegter Mann mittleren Alters. Nektarios Demenopoulos begrüßt mich im imposanten Eingangsbereich vom Hauptquartier der COSCO Hellas in Piräus. Einer ehemaligen Lagerhalle, die nach der chinesischen Übernahme aufwendig restauriert wurde. Sehen Sie die hohen Speichertürme dort? Sie sollen zu einem Luxushotel umgebaut werden. Dazu wird es ein großes Einkaufscenter geben, das den 15 Millionen Passagieren jährlich viele Möglichkeiten zum Einkaufen bieten wird. Der große adrette Mann in grauem Anzug, weißem Hemd und roter Krawatte hat sich auf unser Gespräch gut vorbereitet. Er hebt die Hand und zeigt auf die Hafenanlage. Nektarios Demenopoulos leitet bei Costco die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Aktionärsberatung und Neuheiten. Seine Aufgabe ist es, Costco von ihrer Schokoladenseite zu präsentieren. Und er verrät mir, das derzeitige chinesische Management betrachte Piräus als Vorzeigeprojekt für chinesische Investments in ganz Südosteuropa. Um mir zu imponieren, nennt er konkrete Zahlen. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η επένδυση το 2009 και μετά, έχουν επενδυθεί περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ. Seit ihrer Übernahme 2009 hat die Costco über 600 Millionen Euro investiert. Allein im Bereich des Containerhandels. Τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας. Darin sind noch nicht die Gehälter, die Instandhaltungskosten und steuerlichen Verpflichtungen gegenüber dem griechischen Staat eingerechnet. Ένας καινούριος διαγωνισμός για τη λειτουργία. 2016 gab es eine weitere Ausschreibung, bei der es um die Organisation der gesamten Hafenanlage ging. Auch die gewann die Costco mit einem Investitionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Der Ausbau des Containerhafens ist also nur der Anfang der chinesischen Großinvestition. Aus dem Mund des treuen Mitarbeiters klingen die Aktivitäten der Costco wie eine reine Erfolgsgeschichte. Doch ist sie das wirklich? Und für wen? Fest steht nur, Costco hat die Hafenanlage 2008 für insgesamt 35 Jahre gepachtet, mit der Option auf weitere 2x5 Jahre, also bis zum Jahr 2053. Ήδη η πραγματικότητα από το σταθμό εμπορευματοκιβιωτίων που ανέλαβε και λειτουργεί η θυγατρική της Costco Shipping, η Piraeus Container Terminal, PCT. Schon jetzt plant die Tochtergesellschaft der Costco, die Piraeus Container Terminal, neue Arbeitsplätze. Die bereits 1500 vorhandenen werden nicht ausreichen. Wir brauchen Fachkräfte im Logistikbereich, aber auch im Schiffsbausektor. Costco bringe enorme Vorteile für Griechenland, sagt er weiter. Arbeitsplätze für die lokale Gesellschaft, Gewinne für die griechische Wirtschaft. Alles mit Zahlen unterfüttert. Als die Costco 2009 begann, wurden knapp 700.000 Container transportiert. Heute sind es bereits 3,7 Millionen. Und mit den Verträgen soll sich die Containeraktivität auf 7,2 Millionen erhöhen. Wenn es nach der Führung von Costco geht, dann wird Piräus in naher Zukunft zum größten Umschlaghafen im Mittelmeer und in Osteuropa werden. Wir stehen jetzt auf Platz 38 weltweit und wollen es in den kommenden Jahren unter die ersten 30 bringen. Είμαστε νούμερο 38 σε ολόκληρο τον κόσμο και θέλουμε να μπούμε στα πρώτα 30 μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Den Zuwachs an Containerfrachten haben die Hafenarbeiter von Piräus deutlich zu spüren bekommen. Ob sich dieses Plus an Arbeit auch auf ihren Lohnzetteln niederschlagen wird, ist allerdings noch unklar. Noch sind die alten Tarifverträge nicht abgelaufen und binden auch den neuen Arbeitgeber. Ob das aber so bleiben wird, bezweifeln viele. Schon jetzt arbeiten nicht alle nach Tarif. Im Terminal 2, den die Costco ganz allein verwaltet, gelten bereits keine Tarifverträge mehr. Die junge Hafenarbeitergeneration arbeitet dort ausschließlich mit Zeitverträgen. Eigentlich ist Nektarios Demenopoulos mit der Zusammenarbeit mit den neuen chinesischen Arbeitgebern zufrieden. Wir sind zu Beginn wirklich sehr neugierig gewesen. Es herrschte eine Anspannung. Ob sich die Chinesen mit ihren Plänen bei uns einfügen würden? Eines war aber gleich zu Beginn zu sehen. Die neue Führung hörte sich die Forderungen respektvoll an. Es gab keine Entlassungen. Es gab keine Gehaltskürzungen. Es wurde mit viel Geduld verhandelt. Wir finden, es ist ein gutes Gleichgewicht zwischen den Arbeitern und der Leitung entstanden. Doch ganz so einfach, wie Nektarios Deminopoulos es schildert, war es nicht. Die Hafengewerkschaft hat viele Stunden darauf verwendet, die COSCO von den griechischen Arbeitsstrukturen zu überzeugen. Drei Vertreter des griechischen Staates haben am Verhandlungstisch mitberaten und waren dabei, als über den Ausbau des Hafens entschieden wurde. Doch was hat er noch zu sagen? Ich meine, dass der griechische Staat nicht in einer Situation ist, wo er unbegrenzt Entscheidungen von Investoren einfach so ablehnen kann. Natürlich sollte er ständig offen für Neues sein. Doch so positive Investitionen wie die der COSCO sollten wir eher freundlich annehmen. Und akzeptieren, dass auch EU-Fördermittel, die eigentlich für griechische Entwicklungsprojekte gedacht waren, jetzt für die Hafenausbaupläne der COSCO genutzt werden. Als ich danach frage, gibt es zustimmendes Kopfnicken. Aber niemand möchte sich öffentlich dazu äußern. Wie stark der Einfluss Chinas auf die griechische Wirtschaft ist, war auf der Hell Expo 2017 deutlich zu spüren. Die größte internationale Messe Südosteuropas findet seit 1926 in Thessaloniki statt. Hier kommen alle großen Firmen für den griechischen Handel zusammen. Vertreter aus dem Energiesektor, der Telekommunikation und aus dem Bauwesen, Ingenieure und Investoren. Allerdings hat sich der Schwerpunkt seit dem vergangenen Jahr deutlich gewandelt. Große chinesische Firmen präsentierten sich erstmals ganz selbstbewusst als große Macht im zukünftigen Griechenland. Ich arbeite seit 12 Jahren für chinesische Firmen. Viele meiner Kollegen machte das damals stutzig. Entsetzt fragten sie mich, wohin gehst du? Und was suchst du dort? Demosthenes Sografos ist seit 5 Jahren fester Mitarbeiter bei der ZTE Hellas Telekommunikation AE. ZTE ist ein chinesischer Anbieter von Mobiltelefonen, WLAN-Routern, USB-Sticks und anderem elektronischen Zubehör. Ich wollte damals weg von Siemens Enterprise. Mich interessierten die chinesischen Produkte. Heute ist er Verkaufsleiter für technisches Equipment. ZTE deckt einen großen Bereich von aktuellen Gebrauchsartikeln ab. Es geht los mit Produkten der einfachen Verbraucher, Handys, Tablets, USB-Sticks. Der zweite Bereich bietet Produkte für Firmen an. Das kann ein öffentlich-rechtlicher Betrieb, eine Versicherungsgesellschaft oder eine Supermarktkette sein. Das dritte sind Telekommunikationsfirmen wie OT, Vodafone und Wind, also all jene, die große Kommunikationsnetze aufbauen. Das sind auch unsere wichtigsten Abnehmer. Auf Messen ist ZTE nur selten zu sehen. Mit China als Ehrengast gab es jedoch einen wichtigen Grund zu kommen. In diesem Fall ist Demosthenes Sografos ganz froh, in seiner Muttersprache beraten zu können. Für mich war es das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe eine gute Einführung in die Arbeit erhalten. Man wird als neuer Kollege in diversen Lehrprogrammen geschult und man erhält Unterstützung, um die Arbeit gut zu machen. Das ist für uns Griechen nicht selbstverständlich. Das Wissen ist so fundiert, dass es sich in dein Gehirn unauslöschlich einprägt. Und wenn du dich irgendwann beruflich veränderst, hast du wirklich etwas in deiner Biografie vorzuweisen. ZTE beschäftigt etwa 85.000 Arbeitskräfte weltweit. Der Hauptsitz ist die chinesische Stadt Shenzhen, vor 30 Jahren noch eine unbedeutende Kleinstadt mit ein paar tausend Einwohnern. Heute ist Shenzhen eine 15-Millionen-Metropole. Das Unternehmen ist auch in Deutschland etabliert. In Nordrhein-Westfalen gehört es zu den größten chinesischen Investoren. Mit einem Volumen von über 80 Millionen Euro allein in den Jahren 2014 und 2015. Aber auch wenn das Unternehmen inzwischen wegen Industriespionage und Korruption in die Schlagzeilen geriet und in Fachkreisen umstritten ist, Demosthenes Sographos glaubt, ZTE sei für seine Heimat Griechenland von herausragender Bedeutung. Um es ganz einfach zu formulieren, sie geben vielen Griechen Brot. Aber, und das ist für mich genauso wichtig, wir lernen von den Chinesen, was Methodik und was Kräfteökonomie bedeutet. Ihr größtes Anliegen ist, wie kann man sein eigenes Potenzial am besten einsetzen? Sie möchten keine Minute an Dinge verschwenden, die keinen Sinn machen. Sie verlieren keine Zeit an Dinge, die Geld kosten und psychisch belastend sind. China, ein Lehrmeister in Lebenskunst und Lebensführung für die Griechen? Gelehrt von einem Staatskonzern, der wohl mehr am eigenen Profit als am Schicksal der griechischen Arbeiter interessiert sein dürfte. Ich bin der Ansicht, dass das, was im Augenblick zwischen Griechenland und China passiert, eine echte Zusammenarbeit ohne Hintergedanken ist. Die Chinesen denken zwar anders als wir Europäer, aber sie besitzen nicht den Expansionsdrang, der andere große Staaten kontrollieren will. Der ZTE-Mitarbeiter Demosthenes Sographos behauptet, er habe sich mit der Geschichte Chinas auseinandergesetzt, bevor er in der Firma begann. Doch offenbar nicht intensiv genug. Was ist zum Beispiel mit der Okkupation Tibets, mit Chinas Verhältnis zu Hongkong oder Taiwan? Mit der Arbeit hat er offenbar auch das offizielle Geschichts- und Weltbild der Chinesen übernommen. Bedenken Sie, China ist schon immer ein gigantisches Land gewesen. Aber seine äußeren Grenzen sind immer dieselben geblieben. Es gab natürlich Klein- und Königsstaaten, die sich irgendwann vereinten. Aber bis heute interessiert es die Chinesen überhaupt nicht, andere Länder zu okkupieren oder zu erobern. Somit fürchten Sie keine Einmischung in wichtige griechische Belange von Seiten Chinas, frage ich? Schließlich sind Investoren wie ZTE, Huawei und Costco sehr schnell in den griechischen Markt vorgedrungen, der im Umgang mit ausländischen Investoren noch recht unerfahren ist. Ich verstehe, was Sie meinen. Aber ich frage mich gerade, was mich mehr bedroht. Ein Hafen, der nicht richtig wirtschaftete, weil gestreikt wurde, oder das technische Equipment nicht vorhanden war, der aber von Griechen geleitet wurde? Oder ist es bedrohlicher, dass ein chinesischer Investor in einem Hafen das Sagen hat, in dem 99% der Arbeiter Griechen sind und 365 Tage im Jahr Arbeit haben? Was ist wirklich angsteinflößender? Ich bevorzuge das zweite Szenario, auch wenn darin Chinesen dominieren. Wie subtil die chinesischen Investoren in den griechischen Markt eindringen, wird an einem anderen Messestand deutlich. Vor dem riesigen Modell einer Fabrikanlage steht ein junger chinesischer Student und erklärt griechischen Messegästen, was sein Arbeitgeber, die mächtige Shenhua Group Corporation Limited, ihm zum Auswendiglernen vorgelegt hat. Schauen Sie, hier wird aus Kohle Treibstoff gemacht. Wir arbeiten mit dieser Technik bereits in zwei Werken in Nordchina. Die Technologie der beiden Werke unterscheidet sich voneinander. Die eine stellt aus Kohle direkt Fahrzeugdiesel her, die andere produziert Kraftstoff für Flugzeuge. In gutem Griechisch wiederholt Juan Chunshi alias Philippos immer und immer wieder das, was das in Peking ansässige Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von 129,8 Billionen Euro in Griechenland vorhat. Der Student wird auf der Messe Philippos genannt. Dahinter steckt eine gut ausgetüftelte Marketingstrategie, die bereits auf chinesischen Unis beginnt. Wer dort Griechisch lernt, der nimmt an einer Namenslotterie teil. Er muss einen Zettel ziehen, auf dem ein griechischer Name steht. Der Student wird von da an nur noch mit seinem griechischen Namen angesprochen. Den griechischen Messegästen gefällt das. Den chinesischen Firmen auch. Ich arbeite auf dieser Messe als Übersetzer. Denn wir müssen uns mit den Menschen unterhalten können. Die meisten Vertreter hier kommen direkt aus China und sprechen überhaupt kein Griechisch. So habe ich hier eine Arbeit gefunden. Das Unternehmen Shenhua ist der größte Kohleproduzent der Welt. Und jetzt wird es die größte Firma für saubere Energie werden. Mit Slogans wie Green Energy for a Green World oder To become a world-class clean energy supplier will sich das Unternehmen auf dem griechischen Markt positionieren. Bereits zum Zeitpunkt der Messe hatte es einen Kooperationsvertrag mit den staatlichen Elektrizitätswerken DEI in der Tasche. Eingefädelt von der Copelousis Group, einem Privatunternehmen für erneuerbare Technologien. Rund 3 Milliarden Euro will Griechenland in den Bereichen umweltfreundlicher Energie und Umweltverbesserung von Kraftwerken investieren. Meine Versuche, bei der Copelousis Group ein Interview zu erhalten, scheitern. Ich erhalte nicht einmal eine Absage. Von einem anderen bekannten griechischen Unternehmen erfahre ich dann, dass Copelousis niemals in der Öffentlichkeit auftritt. Κάθε έργο έχει ενέργεια. Γι' αυτό πραγματοποιούμε τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας σύγχρονες μονάδες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Ist es ein Zufall, dass ungefähr zur selben Zeit der griechische Verbraucher mit TV-Werbung überschüttet wird, in der unbekannte Stromanbieter günstigen und umweltfreundlichen Strom anbieten? Und auf der Stromrechnung des staatlichen Stromanbieters DEI plötzlich neue Steuern für erneuerbare Energien auftauchen? Momentan machen sie ca. 11% der Gesamtrechnung aus. Will die Copelousis Group den Boden für den Investor Shenhua bereiten? In Griechenland wird noch viel mit Lignit, also Braunkohle, gearbeitet. Aber das schadet bekanntlich der Umwelt. Wir möchten euch eine modernere Technologie anbieten, mit der die Kohle sauberer wird. Sie sehen hier zwei Kohlekraftwerke, die mit der neuen Technologie arbeiten. Hier kommt die Kohle rein, daraus wird zunächst Kohlepulver und nach chemischer Verarbeitung Diesel gemacht. Das ist die neue Technologie. Weil die Luftverschmutzung dadurch geringer ausfällt, nennen wir das saubere Energie. Und wie viel sauberer wird dann der Strom, frage ich? Wie viel sauberer, kann ich Ihnen nicht sagen. In jedem Fall aber sehr viel sauberer. Auf der Messe treffe ich aber nicht nur chinesische Griechenlandversteher, sondern auch eine Griechin, die den Chinesen ihr Land näher bringen will. Christina Alfieri. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und nach meinem Abschluss angefangen, Chinesisch zu lernen. Darauf habe ich ein Studium in chinesischer Sprache und Literatur aufgebaut, in Athen. Und bin dann mit einem Stipendium des Konfuzius-Instituts ein Jahr in Peking gewesen. Ich habe für Ministerpräsident Alexis Tsipras übersetzt und Griechenland sogar beim Weltkongress der chinesischen Sprache in China vertreten. Für die junge, selbstbewusste Ökonomin hat sich die Mühe, Chinesisch zu lernen, gelohnt. Heute versucht sie, zwischen den Kulturen zu vermitteln. Ich erinnere mich an ein Treffen mit Vertretern einer südeuropäischen und einer chinesischen Firma. Die Südeuropäer haben ständig geredet, sich erklärt und waren extrovertiert. Die Chinesen haben dagegen nur Notizen gemacht, mit dem Kopf genickt und nur Ja, Ja gesagt. Die Europäer fanden das ziemlich unhöflich. Ich musste dazwischen gehen und erklären, dass sie das nicht missverstehen dürften. Das sei die Art und Weise, wie die Chinesen am Anfang in Meetings auftreten. Christina Alfieri war bei vielen großen Deals dabei. Das, was sehr viel Anerkennung und Bewunderung hervorgerufen hat, ist der große Deal in Piräus. Die Chinesen wollen jetzt Anteile an der griechischen Telekommunikation erwerben. Einen starken Auftritt hat auch Huawei bei den Mobiltelefonen hingelegt. Nur selten aber erlaubt sie sich, so offen zu sein. In den meisten Fällen handelt es sich um chinesische Staatsbetriebe. Ja, China ist längst in Griechenland angekommen und unternimmt noch größere Anstrengungen, in vielen Bereichen der griechischen Wirtschaft Fuß zu fassen. Unterstützung erhalten die meisten dieser Staatsbetriebe von der Samaras Group, einem Serviceunternehmen, für das die junge Christina Alfieri hauptberuflich aktiv ist. Der Dienstleister wurde vor 25 Jahren in Thessaloniki von Dimitris Samaras gegründet. Unter dem Firmendach Samaras & Partners sind heute 7 Tochterfirmen untergebracht, mit insgesamt 300 Mitarbeitern. Samaras hat sie alle beraten, von der Supermarktkette Lidl über das deutsche Flughafenkonsortium Fraport bis zur chinesischen Costco. Wir haben Ingenieure als Berater eingestellt. Wir beschäftigen uns nur mit der Betreuung, Genehmigung und Fertigstellung von Immobilien und Bauprojekten. Unser Chef pflegt immer zu sagen, wir selbst sind keine Baufirma, wir schlagen nicht einen einzigen Nagel in die Wand. Aber wir bereiten alles Notwendige vor, damit ein Investor, ein Geschäftsmann oder eine Firma seine Investition problemlos in Griechenland tätigen kann. Vor 2 Jahren hat Dimitris Samaras die griechisch-chinesische Wirtschaftsvereinigung ECPES gegründet. Der erfolgreiche Geschäftsmann hat das Interesse Chinas an Griechenland früh erkannt und lukrativ für sich zu nutzen gewusst. Im Augenblick interessieren sich viele ausländische Investoren für Griechenland. Doch es sind vor allem die Chinesen, die das Land im Fokus haben. Nach der Costco im Hafen von Piräus, ein Projekt, das in China als Speerspitze gilt, interessieren sie sich auch fürs Transportwesen allgemein, fürs Finanz- und Bankenwesen und sie möchten in große Touristikunternehmen einsteigen. Schauen Sie, die Chinesen haben verkündet, 500 Millionen Euro allein in Piräus zu investieren. Da wir dort als Berater tätig sind, werden wir von dieser Investition stark profitieren. Der gestandene Geschäftsmann mittleren Alters sitzt leger im Sessel seines Büros in Thessaloniki und nimmt ständig Anfragen entgegen. Dimitris Samaras pendelt zwischen seinem neuen Büro in Athen und Thessaloniki hin und her und ist in der Geschäftswelt für seine Offenheit beliebt. Seine 300 Mitarbeiter kennt er alle persönlich, spricht sie beim Vornamen an. Er nimmt noch einmal einen kräftigen Zug von seiner Zigarre, bevor er erzählt, wie das Geschäft funktioniert. Wir wurden jetzt von den Chinesen gefragt, ob wir ihnen helfen können, sich an der Weiterverarbeitung von Lebensmitteln in Griechenland zu beteiligen. Sie wollen konservierte griechische Lebensmittel in China vermarkten. Das erklärt sich daraus, dass sie mit vollen Containern bei uns ankommen, sie aber für die Rückfahrt nicht ausreichend füllen können, weil Griechenland noch gar nicht so viel produzieren kann. Das wollen sie ausbauen. Dimitris Samaras glaubt, dass sein Engagement der griechischen Wirtschaft Auftrieb geben wird. Mit der Costco in Piräus könnten viele griechische Händler ihre Produkte leichter nach China exportieren. Und die neue tägliche Flugstrecke Athen-Peking, das ist jetzt schon klar, wird den Tourismus im Land einmal mehr ankurbeln. Die chinesischen Gäste sollen mit dem Flieger nach Griechenland gebracht werden, dann in Piräus auf ein Kreuzfahrtschiff gehen und in die Ägäis hinausschippern. Es ist für mich absolut erforderlich, dass Griechenland sich für solche Investitionen öffnet. Auf einem kleinen Beitisch hat Samaras viele Bilder aufgestellt. Darauf ist er gemeinsam mit griechischen Politikern aus allen Parteien zu sehen. Er will es sich mit keinem verderben. Wenn es nach ihm geht, möchte er am liebsten Investoren aus aller Welt nach Griechenland bringen. Obwohl ich momentan mehr mit den Chinesen Geschäfte mache, bin ich der Ansicht, dass nicht alles an China vergeben und damit monopolisiert werden darf. Wir sind für Europa geostrategisch ebenso wichtig. Und ich glaube, aufgrund unserer eigenen schwierigen Nachbarn ist es für uns von Bedeutung, dass Europa Griechenland weiterhin als einen wichtigen Wirtschaftsstandort ansieht. Dimitris Samaras hat viele Investitionsvorschläge aus Europa auf seinem Schreibtisch liegen. Und nicht ohne Grund hat er sich bei der Privatisierung des Hafens von Thessaloniki um ein deutsch-französisch-russisches Konsortium bemüht. Das hat nun offiziell für 35 Jahre 67% der Aktien gekauft und im Frühjahr 2018 seine Arbeit in Thessaloniki aufgenommen. Hier triumphierten alle zunächst über die 232 Millionen, die man investieren will, wo doch der wirkliche Wert des Hafens eigentlich bei 1,2 Milliarden liegt. Zunächst wurden 180 Millionen ausgezahlt, mit dem Versprechen, noch weitere 180 Millionen zu bewilligen. So viel ist vertraglich jetzt zugesichert worden. Wir können somit nicht davon ausgehen, dass es mehr wird, erklärt Fani Guguri, Vorsitzende der Vereinigung der Hafenangestellten Thessalonikis und Generalsekretärin des Verbands aller Hafenangestellten Griechenlands. Doch damit nicht genug. Bereits vor dem Verkauf machte sich ein Gerücht breit, die COSCO wolle unseren Hafen nicht in westeuropäischen Händen sehen. Es sollte ein Investor sein, der nicht mit ihr konkurrieren will. Als das neue Konsortium die Arbeit in Thessaloniki aufnahm, schien diese Gefahr vorerst gebannt. Die engagierte Hafenangestellte verstand dabei zum ersten Mal, wie der Wettbewerb der Firmen funktioniert. Für die COSCO hätte es ein Anbieter sein sollen, der den Hafen zwar aufbauen will, aber der mit Waren arbeitet, die der COSCO nicht schaden. COSCO wollte lieber einen arabischen Investor dort sehen, mit dem sie bereits im rumänischen Hafen von Constanza über 1 Milliarde Euro investiert hatte. Der Hafen von Thessaloniki sollte kein Konkurrenzhafen, vielmehr ein Ergänzungshafen werden. Jetzt, fast ein Jahr später, mussten Fani Guguri und der Rest der Hafenbelegschaft feststellen, dass auch hinter diesem Deal chinesische Interessen stecken. Der größte Teil des Konsortiums ist ein französisches Unternehmen. Die Terminal Link SAS gehört zwar einem französisch-libanesischen Investor, der aber 49% der Firmenanteile längst an die chinesische China Merchants Holdings International verkauft hat. Bei ihren jüngsten Recherchen fand Fani Guguri heraus, dass beide chinesische Investoren, die Holding und die COSCO, als Partner in der Nähe des türkischen Marmaris auftreten. Dort haben sie gemeinsam im September 2015 Anteile am Hafen von Comport erworben. Darüber hinaus sind die Chinesen, in diesem Fall die COSCO, auch bei der Überholung des griechischen Schienenverkehrs in Thessaloniki beteiligt. Wir haben diese Aktionen in Richtung Monopol schon sehr früh als problematisch angesehen und Kritik geäußert, wurden aber nicht ernst genommen. Allerdings tritt COSCO in diesem Fall nicht direkt als Investor auf, sondern finanziert einzelne Projekte im Bereich Ausbau Schienennetz, so Fanny Guguri. Das sei für die Chinesen ein wichtiger Baustein im Hinblick auf zukünftige Transporte Richtung Balkan. Fanny Guguri sucht in ihrem Computer nach dem Brief, den sie damals an die zuständige Staatsbehörde geschickt hatte. In einer von uns erstellten Analyse fanden wir auch heraus, dass der Einzug der COSCO in Piräus negative Auswirkungen auf den Handel mit sich bringen würde. Wir schrieben also, wir werden alles tun, um den Verkauf an die COSCO zu verhindern. Etwas, was natürlich am Ende nichts gebracht hat. Und wir äußern darin die Befürchtung, dass es einen Zuwachs an Einfuhren chinesischer Produkte geben könnte, die dann unter dem Label Made in Europe vermarktet werden. Die Voraussetzung dafür hat die COSCO bereits geschaffen. Das traditionelle Geschäftsviertel im nahegelegenen Stadtteil Piräus interessierte sie nicht. Allerdings übernahm sie große Flächen im Hafenareal. Die Chinesen könnten dort ganz unbeschwert Einzelteile zusammensetzen. Die COSCO importiert einen Container mit linken Schuhen, einen anderen mit rechten Schuhen. In Piräus bringt sie dann nur die Schnürsenkel an. Damit sind die Schuhe nicht mehr made in China, sondern made in Europe. Und gelangen dann ganz einfach in den europäischen Markt. Ich bin mir sicher, dass es so passieren wird und frage mich, wie kann das kontrolliert und unterbunden werden? Das Wichtigste für mich ist, dass wir einen Mehrwert davon bekommen, sagt Vasilis Kokidis, Leiter der ESEE, des Verbands für Handel und Unternehmertum in Griechenland. Er ist zugleich Vorsitzender der Gewerbe- und Industriekammer von Piräus. Er möchte gerade das haben, was Fanny Guguri ablehnt. Für Griechenland ist es nicht schlecht, wenn es eine Station zur Weiterverarbeitung würde, sodass manche Produkte hier umgelagert und verarbeitet werden. Es könnte sich dabei um Elektronikteile handeln, die hier zusammengesetzt werden, bevor sie weiter in Europa verkauft werden. In seinem Jahresbericht 2017 über die Einnahmen des griechischen Handels verkündet Vasilis Kokidis den mittelständischen Unternehmern optimistische Botschaften. Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass es mit Griechenlands Wirtschaft aufwärts gehe. Da spielten die großen Investitionen im Land eine wichtige Rolle, erklärt er seinen Zuhörern. Der Grund, warum ich mir um Piräus keine Sorgen mache, ist, bei diesem Deal gibt es zwei große internationale Partner. Der eine ist COSCO, weltweit größter Transporteur, der andere ist die griechische Schiffsflotte. Vergessen Sie nicht, die Schiffe, mit denen die Chinesen ihre Waren transportieren, sind fast ausschließlich griechische. Es ergibt ein Gleichgewicht und gegenseitigen Respekt. Beide geben Acht, keine großen Fehler zu machen. Ich meine, darin liegt der Erfolg dieses Unterfangens. Der gebürtige Kreter kennt sich in der Branche aus. Er selbst stammt aus einer großen Händlerfamilie, die bis heute Zubehör an Reedereibetriebe liefert. Als Leiter der ESEE ist er ständig mit anderen Handelskammern in Kontakt. Wissen Sie, die Handelskammer der Hansestadt Hamburg hat eine eigene Uni. Diese hat gemeinsam mit der Hafengesellschaft Hamburg den gesamten Masterplan für den Verkauf des Hafens von Piräus vorbereitet. Darin hat man versucht, und ich denke erfolgreich, die europäischen Interessen zu wahren. Deshalb sehen Sie mich heute sehr entspannt, wenn ich darüber rede. Wir müssen ein Gleichgewicht der Mächte aufrechterhalten. Es kann in Europa nicht planlos alles aufgekauft werden. ακαταλόγιστα και χωρίς σχεδιασμό εξαγορές στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται με ένα μέτρο. Εντάξει, αφού μιλήσατε με ανθρώπους που συνεργάζονται ήδη, προφανώς θετικά θα έχουν να πούν. Grigoris Sarutiades sitzt in seinem Direktorenbüro in der Aristoteles-Universität von Thessaloniki und streicht sich nachdenklich die kurzen Haare nach hinten. Für ihn steckt Griechenland in einem Dilemma. Der Wirtschaftsprofessor beschäftigt sich intensiv mit der Investitionslandschaft Griechenland. Auch er sorgt sich um das Land, weil im Augenblick doch alles unter den Hammer kommt, was nicht nied- und nagelfest ist, erklärt er. Und zieht dabei verzweifelt die Stirnfalten zusammen. Das Land lässt sich aufgrund des vorhandenen Drucks, dem es sich aussetzen muss, um an Gelder heranzukommen, viel zu viel gefallen. Ohne die Möglichkeit zu haben, darüber nachzudenken, ob diese Gelder und Aktien zum Wohle der notwendigen Ziele gegeben werden oder ob es sich dabei nur um ein vergängliches Aspirin handelt, das Symptome bekämpft, aber nicht deren Ursachen. Der Wirtschaftsexperte fungiert als Berater griechischer Betriebe. Und eigentlich ermutigt er alle zur Offenheit gegenüber ausländischen Investitionen. Schwierig wird es nur dann, wenn große öffentliche Deals geschlossen werden. Wie im Fall der Häfen. Nur weil es staatliche Betriebe waren, hätten sie weiß Gott nicht schlechter gewirtschaftet als andere europäische Häfen, betont er. Schauen Sie, selbst wenn wir die Ansicht akzeptieren, dass staatliche Einrichtungen nicht viel erwirtschaften können, was machen wir, um dies zu ändern? Alle wollen privatisieren. Gut, aber das hier ist doch keine Privatisierung. Costco ist doch kein Privatunternehmen. Es handelt sich um eine Firma chinesischer Interessen, des chinesischen Staates, im weitesten Sinne ein Unternehmen der Kommunistischen Partei Chinas. Es ist doch etwas anderes, wenn ein chinesischer Investor kommt, der Geld übrig hat und ein Hotel auf Chalkidiki erwerben möchte. Da könnten wir sagen, wie schön. Der wird dem griechischen Staat Steuern einbringen, Arbeitsplätze schaffen, die griechischen Arbeitsgesetze respektieren. In diesem Fall aber erhielten chinesische Betriebe Einfluss auf bestimmte griechische Infrastrukturen, meint der Professor. Und er fragt sich, wer wohl in einer Krisensituation die Interessen des griechischen Staates wahren würde. In China gäbe es doch überhaupt keine privaten Firmen. Und was die Flughäfen angeht, ist die Fraport eine private Firma? Soweit mir bekannt ist, nein. Der griechische Wirtschaftsexperte bezieht sich dabei auf den Verkauf von 14 griechischen Inlandsflughäfen an die Fraport AG. Die gehört zu den führenden Unternehmen im internationalen Flughafengeschäft, hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist im Bereich Flughafen-Consulting aktiv. Die Aktien sind mehrheitlich im Besitz des deutschen Staates. Die Anteilseigner von Fraport Greece sind der deutsche Flughafenbetreiber Fraport AG und die griechische Unternehmensentwicklungsorganisation Korpeloussis Group. Beide haben eine langjährige Partnerschaft, seit sie erfolgreich in dem Projekt des Ausbaus, der Wartung und des Betriebs des Flughafens Pulkovo in St. Petersburg zusammengearbeitet haben. Grigoris Sarutiades empfindet den Verkauf der griechischen Flughäfen als geschäftliche Niederlage. Aber was machen wir? Wir nehmen die Hilfe einer deutschen Firma an und signalisieren damit gleichzeitig unsere eigene Unfähigkeit. Deshalb ist es ja so wunderbar, dass eine deutsche staatliche Einrichtung wie die Fraport daherkommt, um die Finanzierung und Verwaltung der griechischen Flughäfen zu übernehmen. Im Universitätsbüro des Wirtschaftsprofessors steht das Telefon selten still. Er ist ein vielgefragter Mann. Wenn es nach ihm ginge, müsste das Land auf ganz anderen Gebieten investieren. Griechenland habe eine ungewöhnlich große Zahl an Forschungsinstituten, Stiftungen und kleinen Produktionsstätten. dies gelte es zu nutzen. Θέλει κάποιος να μελετήσει και να αναπτύξει ένα νέο πρότυπο για μια νέα ποικιλία κρασιού. Möchte jemand nach einer neuen Weinrebe forschen oder neuen Wein herstellen? Da hätten wir die Hochschule, die sich damit beschäftigen kann, und die Winzer, die es umsetzen könnten. Möchte jemand neue Möbel entwickeln, die umweltfreundlich sind und wenig Raum beanspruchen? Wir hätten viele Werkstätten anzubieten, die das erarbeiten können. Die Rolle, die Griechenland also einnehmen könnte, wäre, spezielle Produkte weiterzuentwickeln und herzustellen. Ein Pessimist will Grigoris Sarotiades wahrlich nicht sein. Obwohl ihm momentan kaum Positives in der Entwicklung der griechischen Wirtschaft einfällt. Wenn wir einen Strich ziehen unter die Memorandenperiode, was hat dann das Land gewonnen? Seine Verschuldung ist höher, der Lebensstandard ist schlechter, die Arbeitslosigkeit ist noch hoch, Bildung und Gesundheit haben sich verschlechtert und die großen Investitionen? Entschuldigen Sie, war es nur unser Ziel, dass Flughäfen und Schiffshäfen von Fraport und Cosco aufgekauft werden? Und der Schienenverkehr von den Italienern? Ist das unser großer Gewinn? Ήταν ένα όνειρο παιδικό. Γιατί εγώ κατάγομαι, ο πατέρας μου ήταν λιμενεργάτης. Es war ein Kindheitstraum von mir, im Hafen zu arbeiten. Mein Vater ist bereits Dockarbeiter gewesen, allerdings unter den Arbeitsbedingungen der 60er und 70er Jahre. Γύρω από το λιμάνι και μέσα στο λιμάνι μερικές φορές και πάντα με ενδιαφέρον χώρο στο λιμάνι. Τον αγάπησα. Noch vertrauen die Arbeiter von Piräus den fremden Investments aus China und hoffen auf sichere Arbeitsplätze und gute Tarifabschlüsse, vor allem für die eigenen Kinder. Die Chinesen sind gekommen, um zu bleiben. Das haben alle inzwischen verstanden. Aber noch haben Nikos Georgiou und die Hafenarbeiter nicht aufgegeben. Sie wollen weiterkämpfen. Να πω ότι το λιμάνι του Πειραιά καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς. Die Deutschen hatten Piräus komplett zerstört, bevor sie abzogen. Sie hatten nur Ruinen hinterlassen. Es sind die Hände der Hafenarbeiter gewesen, die ihren Hafen von Grund auf wieder aufbauten. Wir hoffen, dass alle neuen Investitionen in Piräus zu einem guten Ende geführt werden können, dass alles friedlich bleibt und wir weiter Arbeit haben. Die Chinesen kommen. Griechenland und seine Investoren. Feature von Marianti Milona. Es sprachen Marit Bayer, Caroline Junghans, Markus Michalski und Udo Rau. Ton und Technik Matthias Illner und Anke Schlüpf. Regie Felicitas Ott. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestrundfunk 2018.